Sängerin aus Frankreich, das ist das Thema heute im Soundcheck. Musikalisch geht es dabei ganz unterschiedlich zu. Der erste Titel im Programm stand noch völlig in der Tradition des sozusagen klassischen französischen Chansons. Im Laufe dieser Sendung werden wir noch weit bekanntere Vertreterinnen dieser Traditionslinie hören. Dalida, Juliette Gréco, natürlich Edith Piaf. Eben zu Beginn die vergessene, fast vergessene Gribouille. Anfang 1968 schied sie freiwillig aus dem Leben. Das Lied eben, Si tu rentres pas, stammt aus dem Jahr 1963. Und aus demselben Jahrzehnt, 1967 diesmal, aber aus einer völlig anderen Ecke, kommt die nächste Sängerin, Clotilde. Ihr Feld ist nicht mehr wie bei Gribouille das Chanson, sondern das leichte Popliedchen. Ein schöner, schräger Schlager. La queue du chat. Hier ist Clotilde.